an, dann gibt es ab, meist einen Riesenkrach. Aber ist der Krach vorbei, dann wird's wie einst im Mai und jedes Mal zum Schluss. Nach Donnerblitz und Krähenbutz kommt der Versöhnungskuss. Auf den Winter folgt der Frühling, auf den Regen Sonnenschein. Und auf diese Zeiten andere Kinder, lasst uns lustig sein. Auf die Anna folgt die Hanna, auf die Hanna die Katrein. Immer wieder folgt andere Kinder, lasst uns lustig sein. Tralalalalalalalala, nur nicht den Kopf verlieren. Wir sind ja schließlich auch noch da, was kann uns denn schon passieren? Auf den Winter folgt der Frühling, auf den Regen Sonnenschein. Und auf diese Zeiten andere Kinder, lasst uns lustig sein.